Köln am Rhein. Die liebe alte Domstadt. In die 2000-jährige Geschichte wurde eine neue schwere Narbe eingekerbt in der vergangenen Nacht. Terrorangriff der Briten auf die Innenstadt. Die schöne, alte, liebe Innenstadt, die so mancher im Reiche kennt. Viele von den kulturellen Wahrzeichen der Stadt. Mancher schöner alte Kirchturm, manches alte schöne Statue ist ausgebrannt und steht nun wie eine hohle Ruine den Himmel.